Wo steckt denn der Merkel? Der wird schon irgendwo stecken. Wo das Fräulein Kalorien steckt, das ist mir wurscht. Nein, das wäre keine Frau für Sie. Ich habe mir dafür einen Blick erworben. So ein Weib ist ein Auto, bei dem nichts richtig funktioniert. Immer gehört es repariert. Das Benzin ist das Blut und der Magnet das Herz. Und wenn der Funke zu schwach ist, dann entsteht eine Fehlzündung. Und wenn zu viel Öl drinnen ist, dann raucht er und stinkt er. Ach, was Sie für eine Fantasie haben. Das haben nämlich nur wenige Männer. Zum Beispiel der Merkel hat keine. Überhaupt haben Sie schon sehr recht, wenn Sie das sagen, dass der Merkel mich ungerecht behandelt. Nein, das lasse ich mir auch nicht weiter bieten. Oh, Jesus, Maria, Josef, Merkel, Franz. Was ist denn los? Dort, Sie haben ihn, Franz. Sind's die beiden Kriminaler? Oh, verzeih mir das, Franz. Nein, ich schimpf nicht. Hallo, das ist nur dieses Luder schuld, diese Schneuen, dieses Fräulein Caroline. Er wehrt sich gar nicht. Er geht einfach mit. Den sehe ich nimmer. Geht. Wer willst du nicht gleich hinrichten? Das kommt auf dasselbe hinaus. Weil der doch schon oft vorbestraft ist, da hauen sie ihm jetzt 5 Jahre Zuchthaus hinauf wie nichts. Und dann kommt er nicht mehr raus, weil er sich ja während seiner Vorstrafen schon längst eine Tuberkulose geholt hat. Der kommt nicht mehr heraus. Sind Sie auch vorbestraft? Ja. Was glauben Sie, wie alt das ich bin? 25. 20. Wir sind heutzutage alle älter, als wie wir sind. Der arme Franz. Der arme Mensch. So ist das Leben. Kaum fängt man an, schon ist es vorbei. Ich habe es immer gesagt, dass so kriminelle Aktionen keinen Sinn haben. Mir scheint, ich werde mir den armen Merkel Franz als warnendes Beispiel vor Augen halten. Lieber stempeln. Lieber hungern. Ja. Ich habe es ja dem armen Franz gesagt, dass er sie in Ruhe lassen soll. Weil ich gleich ein Gefühl gehabt habe, dass sie anders sind. Darum hat er mir ja auch das Bier in das Gesicht geschüttet. Darum? Ja. Wegen Ihnen. Das ist mir neu. Dass Sie da wegen mir... Verdiene ich denn das überhaupt? Das weiß ich nicht. Ist das jetzt der große Bär da drüben? Ja. Und das dort? Das ist der Orion. Mit dem Schwert. Wie Sie sich das gemerkt haben. Die Welt ist halt unvollkommen. Man könnte sie schon etwas vollkommener machen. Sind Sie denn noch gesund? Ich meine, jetzt, ob Sie nicht auch etwa die Tuberkulose haben von diesen armen Menschen? Nein, soweit bin ich ganz gesund. Glaub, wir sind zwei verwandte Naturen. Mir ist es auch, als täten wir uns schon lange kennen. Wie hat er denn geheißen, Ihr toter Bruder? Ludwig. Ludwig Reitmeier. Ich war einmal Chauffeur bei einem gewissen Reitmeier. Der hat ein Wollwarengeschäft gehabt. En gros. Dort kommt jetzt die Caroline. Guten Abend, Kasimir. So schade und nicht so ironisch. Das kann jeder sagen. Du hast schon recht. Wieso, Herr Nach? Eigentlich habe ich ja nur ein Eis essen wollen. Aber dann ist der Zeppelin vorbeigeflogen und ich bin mit der Achterbahn gefahren. Und dann hast du gesagt, dass ich dich automatisch verlasse, weil du arbeitslos bist. Automatisch, hast du gesagt. Jawohl, Fräulein. Ich habe es mir halt eingebildet, dass ich mir einen rosigeren Blick in die Zukunft erringen könnte. Und einige Momente habe ich mit allerhand Gedanken gespielt. Aber ich müsste so tief unter mich hinunter, damit ich hier hinauf kann. Zum Beispiel habe ich dem Herrn Kommerzienrat das Leben gerettet, aber er hat nichts davon wissen wollen. Jawohl, Fräulein. Du hast gesagt, dass der Herr Kommerzienrat mich nur zu seinem Vergnügen benutzen möchte und dass ich zu dir gehöre. Und da hast du schon sehr recht gehabt. Das ist mir's wurscht. Jetzt bin ich darüber hinaus, Fräulein. Was tot ist, ist tot und es gibt keine Gespenster, besonders zwischen den Geschlechtern nicht. Kasimir. Zurück. Pfui, Teufel. Ich verstehe das gar nicht, wie man als Frau so wenig Feingefühl haben kann. Ist das die neue Caroline? Das geht dich einen Dreck an, Fräulein. Und den Merkel-Franz betrügen, ist das vielleicht ein Feingefühl? Der Merkel-Franz ist tot, Fräulein. Tot? Und das soll ich dir glauben, du Zuchthäuslerin. Geh halt's Maul und fahr ab. So lass sie doch, sie weiß ja nicht, was sie tut. Man hat halt oft so eine Sehnsucht in sich. Aber dann kehrt man zurück mit gebrochenen Flügeln. Und das Leben geht weiter. Als wäre man nie dabei gewesen. Ja, wen sind denn meine entzündeten Augen? Das ist aber schon direkt Schicksal, dass wir uns wieder treffen, Caroline. Und übermorgen wird der Leutnant Eugen Schürzinger ein Oberleutnant Eugen Schürzinger sein. Und zwar in der Armee seiner Majestät Ludwig XV. Und das verdanke ich dir. Aber das muss ein Irrtum sein. Lächerlich. Eugen, ich hab dich vor den Kopf gestoßen und das soll man nicht, weil man alles zurückgezahlt bekommt. Caroline, du brauchst einen Menschen, Caroline. Das ist all bei derselbe Dreck. Es geht immer besser und besser. Wer sagt das? Kue. Es geht besser. Es geht besser. Es geht immer besser. Immer besser. Es geht immer besser. Besser. Immer besser. Caroline, du brauchst wirklich einen Menschen. Es geht immer besser. Komm. Träume sind Schäume. Solange wir uns nicht aufhängen, werden wir nicht verhungern. Du? Jana? Was? Nichts. Und blühen einmal die Rosen, wird das Herz nicht mehr trüb, denn die Rosenzeit ist ja die Zeit für die Lieb. Jedes Jahr kommt der Frühling, ist der Winter vor.